Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 27. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. In der letzten Folge habe ich für die heutige Sendung Otto Tausig als Gast angekündigt. Leider musste er für diesmal absagen, wird seinen Besuch aber in Bälde nachholen. Dankenswerterweise hat sich Susanne Granzer bereit erklärt, kurzfristig für ihn einzuspringen. Sie wird daher im zweiten Teil der Sendung die ursprünglich ihm zugedachte Passage über Shakespeare lesen und im Anschluss kommentieren. Zuvor wird nochmals Aurelia Wusch mit dem zweiten Teil des Abschnitts über Francis Bacon zu hören sein. Trotz aller Skepsis, die Friedell diesem Denker entgegenbrachte, widmete er ihm doch die längste Textstrecke des ersten Buches, die sich mit einer Einzelperson befasst. Dieses erste von insgesamt 5 Büchern, die ursprünglich in 3 Bänden erschienen sind, wird übrigens heute zu Ende gebracht. Wir haben somit bereits etwas mehr als ein Viertel des gesamten Werkes gelesen. Beim nächsten Mal, Donnerstag, den 10. Dezember, werden wir uns dem zweiten Buch Barock und Rokoko zuwenden. Doch nun ist es hoch an der Zeit, das Wort meinen heutigen Gästen Aurelia Wusch und Susanne Granzer, wie immer in der Reihenfolge ihres Auftretens, zu übergeben. Bacons Antiphilosophie. Indes, Neuheit ist kein Maßstab für die Größe einer Philosophie. Bei Bacon liegt der Fall aber insofern misslich, als seine Philosophie, wenn sie nicht das ihr allgemein vindizierte Verdienst der Neuheit besitzt, eigentlich gar keines besitzt. Denn sie ist gar keine brauchbare und fruchtbare Methodik im modernen Sinne, und sie hat nicht nur Bacon, sondern auch die übrigen Forscher seines Zeitalters um keinen Schritt weitergeführt. Er war der Zeitgenosse Galileis und Keplers und der Landsmann Gilberts und Harveys, der beiden genialsten Naturforscher der englischen Renaissance. Und alle diese sind von ihm nicht nur nicht gefördert, sondern, was schlimmer ist, nicht einmal verstanden worden. Er lehnte ihre Arbeiten ab und musste es auch von seinem System aus tun, das 2 katastrophale Gebrechen hatte. Das eine bestand darin, dass ihm der Sinn für den Wert der schöpferischen Intuition fehlte, die der beste Teil aller, auch der exaktesten Forschung ist. Ihm war eben, wie Goethe in der Farbenlehre hervorhebt, in der Breite der Erscheinung alles gleich. Für die geniale Erleuchtung, die blitzartig Analogien erhält, wie sie durch die rein empirische Beobachtung und Vergleichung von Tatsachen nie zutage gefördert werden können, für die kühne Kraft, die 100 bedeutungslose Schlussglieder überspringt, um zu dem einen Auflösenden und Entsiegelnden zu gelangen, war in seiner philiströsen Methode kein Platz. Er hätte niemals das Wort verstanden, das ein so außerordentliches Genie der exakten Forschung wie Gauss gesprochen hat. Meine Resultate habe ich längst. Ich weiß nur noch nicht, wie ich zu ihnen gelangen soll. Hier liegt der wahre Grund, warum er gegen die Antike so ungerecht war. Und dennoch bewahrt die Schlusslehre des Aristoteles, auf die er so hochmütig herabsah, ihre Brauchbarkeit noch heute, während sein neues Organon, durch das er sie ersetzen und abtun wollte, nur noch ein historisches Interesse beanspruchen kann. Den zweiten Mangel seiner Philosophie haben wir bereits angedeutet. Er verkannte in fast unbegreiflicher Weise, welche grundlegende Bedeutung die Mathematik für die strenge Naturforschung besitzt. Gerade in dieser Entdeckung bestand aber das Umwälzende und Schöpferische der neuen Naturbetrachtung. Ihr Begründer ist Leonardo da Vinci, dessen Leitsatz lautete: Keine menschliche Untersuchung kann wahre Wissenschaft genannt werden, wenn sie nicht durch die mathematischen Demonstrationen gegeben ist. Dasselbe lehrte Kepler: Wahres Erkennen ist nur dort, wo Quanta erkannt werden. Und dasselbe Galilei: Das Buch, des Universums ist in mathematischen Lettern geschrieben. Die Probe auf die Richtigkeit dieser Prinzipien war das neue Weltsystem. Nicht den hohen Spekulationen, mit denen der Menschengeist in den nächsten Generationen den Aufbau und die Gesetze des Weltalls, der Erde, der Organismen und der ihnen wirksamen Kräfte erhellte, hat Bacon den Weg gewiesen, sondern den vorwiegend technologisch orientierten bürgerlichen Nützlichkeitswissenschaften. Wir haben schon vorhin in Kürze hervorgehoben und müssen nochmals betonen, dass er selbst eine solche rein utilitaristische Richtung der Forschung nicht befürwortet und den Erkenntniswert immer über den praktischen Nutzen gestellt hat. Aber eine solche Entwicklung lag trotzdem in seiner Linie. Macaulay hat die Absichten Bacons nicht ganz richtig gedeutet und doch aus ihnen nur die letzten unvermeidlichen Konsequenzen gezogen, wenn er in seinem berühmten Essay, der im Übrigen ein Meisterwerk gefüllter und farbiger Dialektik ist, die Behauptung aufstellt, das Ziel der baconischen Philosophie sei die Vervielfältigung der menschlichen Genüsse und die Milderung der menschlichen Leiden. Dadurch habe sie die gesamte bisherige Philosophie überflügelt, die es verschmähte, dem Behagen und dem Fortschritt zu dienen und sich damit begnügte, unverrückbar auf derselben Stelle stehen zu bleiben. Er zitiert Seneca, der gesagt hat, wenn es das Amt der Philosophie sei, Erfindungen zu machen und die Menschen über den Gebrauch ihrer Hände zu belehren, statt ihre Seelen zu bilden, so könne man auch ebenso gut behaupten, dass der erste Schuhmacher ein Philosoph gewesen sei und fügt hinzu, was uns betrifft, so würden wir uns, wenn wir zwischen dem ersten Schuhmacher und dem Verfasser der Bücher über den Zorn zu wählen hätten, für den Schuhmacher entscheiden. Es mag schlimmer sein, zornig zu werden, als nass zu werden, aber die Schuhe haben Millionen vor dem Nasswerden bewahrt und wir bezweifeln, ob es Seneca gelungen ist, einen einzigen Menschen vor dem Zorn zu bewahren. Es wird nicht nötig sein, auf diese Erörterung näher einzugehen. Die Geschichte aller Religionen lehrt, dass die Philosophie imstande ist, die Menschen gegen Ärgeres zu wappnen als gegen Nässe und Zorn. Und zugleich lehrt diese Deduktion, was für eine Art von Philosophie Bacon in seinen Schülern schließlich erzeugt hat und erzeugen musste. Eine Philosophie für Schuster oder, um es vornehmer auszudrücken, für Erfinder von Fußbekleidungssystemen und Nässeschutzapparaten. Macaulay fährt fort, wenn der Baum, den Sokrates pflanzte und Plato pflegte, nach seinen Blüten und Blättern beurteilt werden soll, so ist er der edelste aller Bäume. Aber wenn wir den einfachen Probierstein Bacons anwenden und den Baum nach seinen Früchten beurteilen, wird unsere Meinung vielleicht weniger günstig ausfallen. Wenn wir alle nützlichen Wahrheiten, die wir jener Philosophie verdanken, zusammenzählen, wie hoch wird sich ihre Summe belaufen? Ein Fußgänger kann in einer Tretmühle eine ebenso große Muskelkraft entfalten wie auf einer Landstraße. Aber auf der Landstraße wird seine Kraft ihn vorwärts bringen, während er in der Tretmühle nicht um einen Zoll von der Stelle rückt. Die alte Philosophie war eine Tretmühle und kein Weg. In diesen Sätzen haben wir die ganze utilitaristische Philosophie, die sich von Bacon herleitet, im Extrakt. Macaulay weist den Gedanken weit von sich, dass der Zweck eines Baumes im Blühen bestehen könne. Bäume sind offenbar ausschließlich dazu geschaffen, um den Menschen Früchte zu liefern und Philosophien, um ihnen nützliche Wahrheiten abzuwerfen. Es fällt Macaulay nicht ein, während er diese Wahrheiten sammelt, dass Nutzen und Wahrheit zweierlei Dinge sind, ja in den meisten Fällen einander ausschließen. Kein Wunder, dass die Bilanz Platos so ungünstig ausfällt. Wahrheiten haben nur dann eine Existenzberechtigung, wenn sie den Menschen durch ihre Früchte fetter machen. Blüten nur eine Existenzberechtigung als Vorstadien dieser Nährprodukte. Blätter sind zu nichts gut als zum Verbrennen und Heizen. Eine Philosophie, die sich selbst Zweck ist, hat gar keinen Zweck. Wer sich mit derlei müßigen Spekulationen abgibt, wandelt in einer Tretmühle. Er vergeudet seine Muskelkraft, während er sie auf der Landstraße sehr vorteilhaft und fortschrittlich verwenden könnte, zum Beispiel zum Düngertransport oder zum Ausmessen der Länge der Landstraße. Aber offenbar ist ein Spaziergänger, der wandert, um die Schönheiten des Weges kennenzulernen oder um einfach seine lebendigen Energien spielen zu lassen, ebenso sinnlos und wertlos wie ein Mühlentreter. Und eine Philosophie, die dergleichen tut, ist Naritai oder Vagabondage. Bacons Ruhm. Wenn nun Bacons Philosophie im Grunde eine Antiphilosophie und dabei nicht neu und nicht einmal wissenschaftlich brauchbar war, welchem Umstand verdankte sie die ungeheure Wirkung, die sie auf ihr Zeitalter und sogar auf die Nachwelt ausgeübt hat? Denn irgendwelche Qualitäten muss sie doch gehabt haben. Die Natur, sagt Emerson, läutert ununterbrochen ihr Wasser und ihren Wein. Kein Filter kann vollkommener sein. Was für eine furchtbare Überprüfung muss ein Werk durchgemacht haben, damit es nach 20 Jahren wieder erscheinen darf? Und wenn es gar nach einem Jahrhundert wieder gedruckt wird, dann ist es, als ob Minos und Rhadamanthys ihr Imprimatur gegeben hätten. Die Menschheit pflegt, ihre Ehrungen nicht zu verschenken. Ex nihilo nihil fit. Wo Rauch ist, muss Feuer sein oder doch gewesen sein. Ein Hauptgrund für die außerordentliche Wirkung Bacons liegt zunächst darin, dass er der größte Schriftsteller seines Zeitalters und überhaupt einer der vollkommensten englischen Prosaisten gewesen ist. Er besaß das Geheimnis, Farbigkeit mit Durchsichtigkeit und Fülle mit Klarheit zu verbinden. Was seine Feder beschrieb, das umriss sie mit unvergesslich scharfen und leuchtenden Zügen. Schon von den Parlamentsreden des jungen Bacon sagte Ben Jonson: Ihre Urteile seien so gehaltvoll und ernst, Ihre Wendungen so anmutig und leicht, Ihre Gedanken so streng und durchgearbeitet gewesen, dass er die Aufmerksamkeit aller Zuhörer fortwährend spannte und jeder den Augenblick fürchtete, wo er aufhören werde. Das Grundwesen seines Stils ist ein gediegener Prunk. Glanz, Reichtum und Kolorit leben bei ihm nicht auf Kosten der Solidität, Gründlichkeit und Ordnung. Seine Bildersprache ist eine ganz andere als die Shakespeares. Bei diesem herrscht die gejagte Bilderflucht, die eine ganze Welt von sich kreuzenden und überstürzenden Gleichnissen zusammenzuraffen sucht. Bei Bacon saubere Porträtplastik, die treffend veranschaulichen will. Shakespeares Metaphern dienen der Suggestion, Bacons Metaphern der Verdeutlichung. Er sagt zum Beispiel von der Philosophie, ein Tropfen aus ihrem Becher führe zum Unglauben. Leere man aber den Becher bis auf den Grund, so werde man fromm. Und von der Ethik? Sie habe bisher nur kalligraphische Vorschriften gezeigt, aber nicht gelehrt, wie man beim Schreiben die Feder führen soll. Er vergleicht die Weisheit der Griechen mit einem Kinde, das fertig zum Schwatzen, aber unfertig und unreif zum Zeugen sei. Die mittelalterliche Wissenschaft mit einer gottgeweihten Nonne, die in ein Kloster gesperrt wurde und unfruchtbar geblieben sei. Die Werke des Aristoteles mit leichten Tafeln, die sich auf dem Strome der Zeit durch ihr geringes Gewicht über Wasser gehalten hätten, während das Schwerere und Gehaltvollere versunken sei. Und die Wahrheit mit dem nackten, hellen Tageslicht, das die Masken, Mummereien und Prunkzüge der Welt nicht halb so schön und stattlich zeige wie das Kerzenlicht der Lüge. Sehr einprägsam sagt er in der Schrift De Dignitate et Augmentis Scientiarium, die Natur erscheine uns in direktem Licht. Gott, den wir nur durch die Natur zu erkennen vermögen, in gebrochenem Licht und unser eigenes Wesen, zu dem wir durch die Selbstbespiegelung gelangen, in reflektiertem Licht und im Novum Organon, die bloße Erfahrung mache es wie die Ameisen, die nur zu sammeln verstehen, der sich selbst überlassene Verstand wie die Spinnen, die aus sich ihr Gewebe hervorbringen, die denkende Erfahrung aber wie die Bienen, die zugleich sammeln und sichten. Und berühmt ist sein Ausspruch, wenn wir aus dem Reich der Natur in das Reich der Offenbarung gelangen wollen, so müssen wir aus dem Boot der Wissenschaft, worin wir die Welt umsegelt haben, in das Schiff der Kirche steigen. Solche glückliche Bilder, die ihm wie von selbst zuströmten, durchdrangen alle seine Schriften, machten alle von ihm erörterten Gegenstände anziehend und anschaulich und belebten sogar seine Konversation. So sagte er zum Beispiel zu Essex, sein herrisches Benehmen gegen die Königin gleiche den heißen Wasserkuren, die wohl bisweilen helfen, aber fortgesetzt schaden, und Kriegsruhm und Volksgunst seien wie die Schwingen des Ikarus mit Wachs befestigt. Den zweiten Grund für die Wirkung Bacons haben wir bereits erwähnt. Er hat den Willen der Zeit, der leidenschaftlich nach Wissen und Macht strebte, in zündenden Devisen, schlagenden Formeln und weithin leuchtenden Signalen zum Ausdruck gebracht. Er hat seinem Jahrhundert die präzisen Stichworte gegeben. Seine Bedeutung war daher, in dem besten Sinne, den dieses Wort haben kann, eine journalistische. Er war der klare, glänzende Spiegel, in dem der elisabethinische Mensch mit Vergnügen sein Porträt erblicken durfte. Ja, noch mehr. Er hat den Typus des englischen Menschen, der sich erst im Laufe der späteren Generationen voll ausprägen sollte, vorauskonzipiert. Hier steht er bereits vor uns, der kühle, wohlinformierte, weitblickende Engländer mit seinem leidenschaftlichen Positivismus, seinem praktischen Genie, seiner gesunden Mischung aus Konsequenz und Anpassungsfähigkeit, seinem welterobernden Tatsachensinn. Gentleman, Gelehrter und Weltreisender in einer Person. In der einen Hand den Kompass, in der anderen die Times. Der heimliche König. Das neue Organon, die wahre Enzyklopädie, Instauratio Magna und Geburt der Zeit war aber nicht Bacon, sondern jener Mann, an dem den Mitlebenden nur denkwürdig erschienen ist, dass er einmal wegen Wilderns in Untersuchung war, eines der vielen Londoner Theater mit ziemlich gutem Geschäftserfolg leitete und in seiner Vaterstadt als leidlich begüteter Bodenspekulant starb. Bacon hat ihn in seinen Schriften nicht ein einziges Mal erwähnt, nicht einmal dort, wo er von der dramatischen Poesie redet, die er überhaupt sehr gering einschätzte. Was konnte denn auch ein so seriöser, gelehrter und vornehmer Lord, was konnte ein Zeitalter, angefüllt mit Armadasiegen, Kolonialpolitik und wissenschaftlichen Fortschritten, an derlei Komödiantenplunder Bemerkenswertes finden? Aber so machen es die Menschen immer. Sie wollen ihr Leben erhöht sehen, den Sinn der Stunde erklärt wissen, Schönheit erblicken. Sie spähen ängstlich und angestrengt, ob sich nicht am Horizont ein neues Licht zeigt. Es zeigt sich nicht, denn am Horizont ist es nicht zu finden, sondern es müsste mitten unter ihnen, neben ihnen, in ihnen selbst aufleuchten. Da aber suchen sie es niemals. Ein Dichter, denken sie, muss aufsteigen wie eine ferne, blendende Prachtsonne, in blutig-roten, pompösen Farben. Es gibt aber keine pompösen Dichter. Die echten Dichter gehen immer inkognito umher, wie die Könige in den Anekdoten. Sie sprechen mit dem Volk, das Volk antwortet ihnen kaum, und sieht an ihnen vorbei. Später kommt dann einer und erklärt den Leuten, wer das eigentlich gewesen sei. Aber inzwischen hat sich der König verkleidet, längst davongemacht. 200 Jahre nach Shakespeares Tode kamen einige Menschen und sagten, ja, wisst ihr denn, wer dieser kleine Schauspieler und Schmierendirektor war? Es war William Shakespeare. Da waren alle sehr erstaunt. Aber Shakespeare hatte sich längst davon gemacht. Shakespeare hat inmitten einer Zeit des Jubels, der Weltwenden und des Glanzes ein stilles, einfaches und fast banales Leben geführt. Er begann als Inspizient und Hausdichter, hielt täglich seine Proben, überarbeitete Dramen, schrieb selbst ein paar eigene, grübelte über Kostümrechnungen, Kassareporten und Grundbüchern und erreichte erst wenige Jahre vor seinem Tode das höchste Ziel, das er seinem Leben gesetzt hatte. Ein sorgenloses Dorfdasein in Stratford, ohne Schminke und ohne Manuskripte. Der Poeta Laureatus des Zeitalters war Ben Jonson. Ein Mann von stupender Gelehrsamkeit, die er ungemein geschickt in seinen Dramen verflocht. Ein geschmackvoller Mosaikmaler, ein scharf gliedernder Logiker, der, weil er sich an der leeren Typenkunst der römischen Dichter fleißig geschult hatte, für einen Klassiker galt und sich selbst für einen hohen Priester der Kunst hielt. Es ist, so sonderbar es uns heute klingen mag, mehr als wahrscheinlich, dass die Zeitgenossen in ihm den Vertreter der hohen Richtung, den Dichter für die Unsterblichkeit erblickten und in Shakespeare den unterhaltenden und packenden Tagesschriftsteller, den Mann für die Galerie. Die Seele Shakespeares. Die geringe oder falsche Schätzung, die Shakespeare zu seinen Lebzeiten erfahren hat, ist manchen so paradox erschienen, dass sie auf das Auskunftsmittel verfielen, seine Existenz überhaupt zu leugnen. Das ist eine allerdings sonderbare Art, den Widerspruch zu lösen. Denn wenn es schon schwer vorstellbar ist, dass diese beispiellose Schöpferkraft im Dunkeln gelebt hat, so ist es völlig unvorstellbar, dass sie überhaupt nicht gelebt haben soll. Diesen Zweiflern muss man erwidern, wer hätte denn diese 36 Dramen, deren Gewalt und Fülle bis heute noch niemand erreicht hat, schreiben sollen, wenn nicht Shakespeare? Vielleicht hieß er nicht Shakespeare. Was kümmert uns seine Adresse? Aber vorhanden muss er doch gewesen sein. Shakespeare ist auf uns gekommen in der untrüglichsten und sichersten Form, in der Genius sein Leben bezeugen kann, durch seine Geisteswerke. Seine Dramen sind der evidenteste Beleg für seine Existenz. So viele haben ihre Meldezettel, Geburtsatteste und Totenscheine und sind nicht gewesen, haben niemals gelebt vor dem Antlitz der Geschichte. Shakespeare ist von keinem Seelsorger, Magistratsbeamten und Bezirksarzt bescheinigt und lebt. Und doch würden wir viel darum geben, noch heute ein wenig in der Seele dieses myriad-minded man, wie ihn Coleridge so schön nennt, ein wenig lesen zu dürfen. Aber seine Seele schweigt in seinen Werken. Sie hat sich verflüchtigt in den tausendköpfigen, farbensprühenden Zug seiner Gestalten. Viele halten den Macbeth für die stärkste dramatische Blase, die dieser Planet bisher ausgeworfen hat. Und doch wissen wir bis zum heutigen Tage noch nicht, was Shakespeare damit beabsichtigt hat. Wollte er ein Zugstück schreiben, dessen gedrängten Schreckwirkungen das Publikum willenlos erliegen müsse? Oder in einem Helden, der ganz Tat ist, ein Gegenstück zu Hamlet schaffen? Oder einen der schottischen Stoffe, die durch die Thronbesteigung Jakobs aktuell geworden waren, neu und effektvoll apprettieren? Oder die letzten Weisheiten über Weltlauf und Schicksal verkünden, die sich ihm auf dem Scheitel seiner Erdenbahn enthüllt hatten? Alle diese Fragen sind ebenso viele Philostrositäten. Was bei Shakespeare zurückbleibt, selbst bei seinen primitivsten Gelegenheitslustspielen, ist immer eine große Irrationalität. Die geheimnisvolle dreifache Erscheinungsform des Genies, von der wir in der Einleitung sprachen, zeigt sich an Shakespeare in besonders suggestiver Weise. Er ist der kompletteste und intensivste Ausdruck seiner Zeit. Er hat seine Zeit, obwohl sie die Quelle dieser Kraftwirkungen übersah, aufs gebieterischste und nachhaltigste influenziert. Aber am stärksten ist doch der Eindruck, dass er selbst hinter allen diesen Wechselbeziehungen als unergründliche, einmalige Absurdität thront. Wollte man den Versuch wagen, das Wesen dieses unfassbaren Menschen in einem einzigen Wort auszudrücken, so könnte man vielleicht sagen, er war der vollkommenste Schauspieler, der je gelebt hat. Er war der leidenschaftlichste und objektivste, hingegebenste und souveränste Charakterdarsteller der menschlichen Natur. Aller ihren Höhen und Niederungen, Flachheiten und Abgründe, Zartheiten und Bestialitäten, Träume, Taten und Widersprüche. Er ist der roheste Schlechter und der femininste Gefühlsmensch, der feinste Artist, der geschmackloseste Barbar, der gleich den Edelleuten seiner Zeit mit einer Überfülle von Juwelen prunkt. Er schreckt vor nichts zurück, bevorzugt nichts, denn alles ist ja nur eine Rolle, die möglichst glaubhaft und möglichst einprägsam vorgetäuscht werden will. Deshalb ist er auch völlig skrupellos in der Verwendung fremden Eigentums. Den Begriff Plagiat kennt er nicht. Er nimmt die Texte, wo er sie findet, in dem Vertrauen, dass dadurch, dass er sie aufsagt, etwas Besseres herauskommen wird, als diese Texte jemals waren. Er selbst aber erscheint nie. Und wenn er eines Tages das ganze Repertoire der Menschheit heruntergespielt haben wird, dann wird er seine glitzernde Puppenbühne schließen, ins Dunkel der Nacht hinaustreten und den Blicken der Zuschauer für immer entschwinden. Das Theater Shakespeares. Dieses Bühnengenie musste seine Fantasiewelt, die alles enthielt, was es gibt, und daneben noch so ziemlich alles, was es nicht gibt, in einer bretternen Matrosenschenke realisieren. Und was noch merkwürdiger ist, dieser erotischste aller Dramatiker hatte ein Theater ohne Weiber. Aber das Allersonderbarste ist doch, dass in seinen Dramen, die sich ohne jede Szenerie behelfen mussten, die stumme Außenwelt auf Schritt und Tritt als wirksamer Faktor in die Entwicklung eingreift und die Schicksale der Menschen fast wie eine handelnde Person bestimmt. Die Lokalität ist bei Shakespeare stets so stark mitgemalt und so organisch mit den Vorgängern verknüpft, wie bei keinem einzigen der modernen Dramatiker, denen alle Mittel der Illusion zu Gebote standen. Zum Beispiel die erste Szene im Hamlet. Hier ist die Umwelt geradezu ein Stück der Exposition. Man fühlt es. Wer diesen Schauplatz betritt, muss Hamlets Vater erblicken. Aus dem Grauen und Dunkel wächst das Gespenst förmlich hervor. Oder die Nacht in Macbeth. Sie ist sozusagen der Hauptintrigant. Oder man denke an die sturmumbrauste Heide im Lear, an deren Blumenduft, Mondschein und Nachtigallenschlag gewobene Atmosphäre in Romeo und Julia, an die magische Waldwelt im Sommernachtstraum. In eigentümlich pantheistischer Weise spielt die Natur überall mit, lässt geheimnisvoll aus ihrem Schoße Gefühle und Taten aufsteigen. Damit hängt es zusammen, dass Shakespeare einer der größten Dichter des Unbewussten geworden ist, der dunklen und dumpfen Triebe, die die wahren Motoren unserer Handlungen sind und sich doch unserer Lenkung fast gänzlich entziehen. Daher kommt auch die elementare Wirkung seiner Dramen, die den Charakter von Urgeschehnissen, von Naturereignissen an sich tragen. Daher sein unnachahmlicher Realismus, der nicht aus den Oberflächen, sondern aus den Tiefen kommt. Daher auch seine Undeutbarkeit, die er mit dem Leben selbst teilt. Wir sahen vorhin, dass der Montagnemensch, indem er tiefer als bisher in die schwarzen Schachte der menschlichen Seele hinabgrub, notwendig zum Agnostizismus gelangen musste. Ein ähnliches Weltgefühl macht auch Shakespeares Dramen so chaotisch. Dies erstreckt sich auch auf die äußere Form. Shakespeare ist der Dramatiker der bunten Szenenfolge, der aufgelösten Architektur. Gerade dies aber macht sein Theater unsterblich. Denn das starre System des Klassizismus kann nur so lange leben, als die Leidenschaft für rationalistische Gliederung den Kunstsinn beherrscht. Shakespeares Bühnenform aber hat allen Zeiten etwas zu sagen. Nicht bloß allen Zeiten, sondern auch allen Ständen, Altersklassen und Bildungsgraden. Sie verhält sich zum klassischen Drama ähnlich wie die Kolportage-Geschichte zum Kunstroman, die ebenfalls unsterblich ist, wenn sie auch zu allen Zeiten totgesagt wurde. De Véran nennt in seiner Geschichte der deutschen Schauspielkunst Shakespeares Dramen die höchste Verherrlichung des mittelalterlichen Dramas. Und so verhält es sich in der Tat. Dieses mittelalterliche Drama war bei aller Unbeholfenheit der Technik und Dürftigkeit der Individualisierung ein Fund und Treffer, die Entdeckung der wahren, allein lebensvollen und allein lebensberechtigten Form des Dramas. Bilderflucht und Gestaltenflucht, Mystik und Supranaturalismus sind das innerste Wesen aller Theaterkunst. Es ist ja auch der letzte große Theatermagier, den die europäische Kultur hervorgebracht hat. Wiederum, wenn auch auf Umwegen, zu dieser ewigen Form zurückgekehrt. Denn wenn sich Ibsen auch bisweilen der klassischen Einheit des Ortes und der Zeit bedenklich zu nähern scheint, so ist das doch nur eine optische Täuschung. Dass die Kulisse stehen bleibt, ist eine belanglose Äußerlichkeit. Die Handlung selbst aber in ihrer bunten Verwickeltheit und Vielfältigkeit, in ihren tausendfachen Wechselbeziehungen, die auch Vergangenheit und Zukunft fast körperlich mitspielen lassen, ist aus einem romantischen Lebensgefühl geboren. Und was den Supranaturalismus anlangt, so vermögen wir heute aus der Entfernung eines Menschenalters sehr deutlich zu erkennen, dass sich Dichtungen wie Die Gespenster oder Rosmersholm nur durch ihren modernen und daher raffinierteren Apparat von Zaubermärchen unterscheiden. Die Welt als Traum. Shakespeares Dramen sind wirkliche Spiele. Das macht sie so amüsant. In ihnen ist das ganze Dasein als Traum, als Maskerade oder, bitterer ausgedrückt, als Narrenhaus konzipiert. Taten sind Tollheit. Dies ist die Kernweisheit aller seiner Dichtungen, nicht bloß des Hamlet. Er hat einen ganzen Kosmos von Tatmenschen, eine komplette Zoologie dieser so varietätenreichen Spezies geschaffen. Aber er belächelt und verachtet sie alle. Sein ganzes Leben war dem Drama, der Darstellung von Handlungen gewidmet. Abbilder menschlicher Taten zu malen, war der Sinn seiner Erdenmission. Und er selbst fand alles Handeln sinnlos. Darin, dass er sich auf diese Weise über seine eigene Tätigkeit erhob, zeigt seine höchste Genialität. Seine ganze Weltanschauung ist in seiner Grabschrift enthalten. We are such stuff as dreams are made of. Wir sind aus gleichem Stoff gemacht wie Träume. Dies scheint mir auch der Sinn des Hamlet zu sein. Hamlet ist ein so intensiver Fantasiemensch, dass er alles, was erst noch geschehen soll, in seinen Träumen vorwegnimmt, durchdenkt, zu Ende denkt und schließlich zerdenkt. Man kann aber eine Sache nur einmal voll erleben, in der Vorstellung oder in der Realität. Hamlet hat ohne seine Schuld und vielleicht sogar gegen seinen eigenen Willen das Erstere gewählt. Er träumt die Welt so stark, dass er sie nicht mehr erleben kann. Und was war denn dieser Shakespeare selber anderes als ein luftiges Traumgebilde oder flackerndes Lichtspiel, ein zitternder Spuk und Albdruck, der durch die Welt fuhr, unheimlich und unwirklich, alle bunten Geschehnisse der Wirklichkeit widerspiegelnd und vorüberhuschend wie eine gigantische Sinnestäuschung. Wie ein riesiges Brillantfeuerwerk ging er nieder, den Himmel mit Flammengarben der Leidenschaft und Leuchtkugeln des Witzes färbend und eine unendliche Schleppe von prasselndem Gelächter und glitzernden Tränen hinter sich herziehend. Die Agonie der Renaissance. Die Welt als Traum, die Welt als Mysterium, die Welt als Chaos. Dies ist eine Apperzeptionsform, die der Renaissance völlig entgegengesetzt ist. Und Shakespeare bedeutet denn auch in der Tat nicht etwa den Höhepunkt, sondern das Ende und die definitive Auflösung der Renaissance. In den Zeitraum von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges fällt die Agonie der Renaissance. Dies zeigt sich am deutlichsten in ihrem Geburtsland. Genau im Jahre 1550, wie um einen Schlusspunkt zu machen, erscheint Vasaris berühmtes Werk, das die Gesamtleistung der italienischen Renaissance-Kunst rekapitulierend zusammenfasst. Aber schon hatten sich bedeutsame Geschmackswandlungen angekündigt. In der hässlichen und blutigen Fantastik der cellinischen Perseus-Statue, in der Begeisterung, mit der neu ausgegrabene Werke von einer so unantik wirkenden, wildbewegten Kolossalität wie die farnensischen Skulpturen, die Flora, der Herkules, der Nil, begrüßt wurden. In dem Beifall, den die großsprecherischen, hart ans Groteske streifenden Kompositionen Giulio Romanos errangen. Das große Losungswort heißt von nun an nicht mehr Kontur, sondern Bewegung. Die Plastik gilt zwar noch immer als Kanon allen Kunstschaffens, aber es ist eine aus allen Maßen geschleuderte, betrunkene Plastik, die nun die Herrschaft antritt. Und dazu kam der von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer gebieterischer, lastende Druck der allgemeinen Hispanisierung. Wie eine Spinne begann die spanische Großmacht von Norden und Süden her das Land zu umklammern. Sie herrschte unmittelbar in Mailand und Neapel, indirekt in Toskana und Mantua, in Piemont und im Kirchenstaat. Durch die Entdeckung Amerikas hatte der Mittelmeerhandel seine zentrale Stellung eingebüßt. Die großen Seemächte Venedig und Genua glitten langsam von ihrer Höhe herab und konnten kein Gegengewicht mehr bilden. In Florenz herrschten die Medici nicht mehr als erste Bürger, sondern als Großherzoge. Die neuen Päpste sind nicht mehr prunkliebende, weltfreudige Kunstmäzene, sondern feurige Glaubensstreiter und ernste Asketen. Nirgends war man vor der Inquisition sicher. Italien, das Kernland des Klassizismus und des Freigeists, wird romantisch und kirchlich. Aber die meisten machten den neuen Kurs freiwillig mit. Die Gegenreformation siegte auch über die Köpfe und Herzen. Tintoretto ist bereits der vollendetste Maler jener starren Eiswelt, besinnungsloser Unterwerfung unter Staat und Kirche, die nur von den unheimlichen Strahlen eines ekstatischen Glaubens erhellt wird. Vergeblich suchen die Caracci, den Geist der Antike am Leben zu erhalten. Umso vergeblicher, als sie selbst, unbewusst, von dem neuen Geist ergriffen waren. 1583 kam die Niobe-Gruppe ans Tageslicht. Ein pathetisches und larmoyantes Werk der griechischen Dekadenz. Ihre Spuren sind noch in den religiösen Bildern Guido Renis zu erkennen, deren verzuckerte Sentimentalität geradezu blasphemisch wirkt. Unter dem Eindruck der Beschlüsse des Konzils von Trient schuf der größte Musiker des Zeitalters den nach ihm benannten streng kirchlichen Palestrina-Stil. Francesco Brancioloni erlangte mit seinem burlesken Gedicht Lo Scherno degli Dei, worin er die antike Mythologie travestierte, die größte Popularität, und Tasonis Epos La Secchio Rapida, das die olympischen Götter auf offenbachische Manier verspottete, war in ganz Europa berühmt. Venus ist darin eine mondäne Lebedame, Jupiter ein träger alter Wichtigtuer. Die Parzen backen Brot, Merkur trägt eine Brille, Saturn hat Schnupfen und eine rote Nase. Das Ganze ist eine offenkundige Parodie auf alle antikisierenden Kunstrichtungen. Zugleich macht die Wildheit der menschlichen Natur, die fast ein Jahrhundert lang künstlich zurückgedämmt war, wieder ihre Rechte geltend. Etwas Bestialisches und Plebejisches kommt in die Kunst. Caravaggio, der größte Meister dieses Zeitraums, hat die Existenz eines lebensgefährlichen Raudis geführt und hieß der Maler der schmutzigen Füße. Man malt am liebsten den anarchischen Menschen und die entfesselte Natur, Briganten, verrufenes, lärmendes Gesindel, wüstes, raues Felsgeklüft, aufgeregte Gewässer, Gewitter und Sturm. Europa treibt dem Dreißigjährigen Krieg entgegen. Das zweite Trauma. Dieser Krieg war, als Produkt der hemmungslosen Rohheit, des engstirnigen Partikularismus und des fanatischen Theologiegezänks, die stärkste und sinnfälligste Zusammenfassung der bisherigen Entwicklung und darum eine Art Schlusspunkt. Aber doch auch wie jede Krise ist der Anfang von etwas Neuem. Er ist die große Wasserscheide, die zwei Weltalter trennt und verbindet, weshalb seine Behandlung besser dem nächsten Buch vorbehalten bleibt. Wir haben gesehen, wie der europäische Mensch durch den Sieg des Nominalismus und durch das große Trauma der schwarzen Pest einen ungeheuren Schock erlitt, der sich in einer mehr als hundertjährigen Psychose entlud, einer Psychose der Erwartung. Wie am Schlusse dieser Inkubationsfrist der Mensch der Neuzeit endlich ans Licht trat. Noch unklar, unreif und unsicher, voll Atavismen, Reminiszenzen und Rezidiven, aber schon deutlich sein Wesen verratend, das in einem extremen, exklusiven, selbstherrlichen Rationalismus oder was dasselbe ist, Sensualismus bestand. Wie er in der Renaissance die Kunst und die Philosophie, in der Reformation die Religion und den Staat säkularisierte und schließlich zusammenfassend den ersten Versuch machte, die ganze Erscheinungswelt dem ordnenden, sichtenden, rechnenden Verstande zu unterwerfen, indem er das souveräne Wissen als die einzige legitime Macht proklamierte. Aber dies alles geschah noch tastend und unvollkommen, blieb überall in der Tendenz, im Ansatz, im Entwurf stecken. Ein neuartiges großes Trauma schließt diese Werdeperiode ab. Deshalb beginnt die wahre Neuzeit erst nach dem Westfälischen Frieden. Und was wir bisher zu erzählen versucht haben, war nur das Vorwort und Vorspiel, gleichsam die Prähistorie der Neuzeit. Die neue Frage. Die folgenden Jahrhunderte bringen dann den definitiven, umfassenden und völlig bewussten Sieg der Verstandeskultur. Sie tragen daher auch eine viel einheitlichere Signatur als die bisherigen Stufen der Neuzeit. Die Kristallisationsgedanken werden uns mächtiger und klarer, die verdichtenden Persönlichkeiten reicher und zahlreicher und die einander ablösenden Lebensstile so scharf geprägt und umrissen entgegentreten, wie wir dies bisher nur ein einziges Mal nämlich bei der italienischen Hochrenaissance, beobachten konnten. Der Verstand, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts erwachte und im Laufe des Jahrhunderts seine Herrschaft immer mehr ausbreitete und befestigte, beginnt um die Wende des Jahrhunderts zu stutzen und während der ersten Hälfte des folgenden Jahrhunderts an sich irre zu werden. Er bemerkt die Widersprüche des Daseins, die Täuschungen des Daseins, die Leiden des Daseins, lauter Probleme, die sich seiner Auflösung entziehen, und wirft sich abermals in die Arme der Religion. Aber er bleibt doch da, lässt sich nicht einfach auslöschen. Wie kann man nun gleichzeitig der Realist und Verstandesmensch sein, der man nun einmal ist, und der Supranaturalist und Homo religiosus, der man doch gerne sein möchte? Wie lassen sich diese beiden äußersten Enden zusammenknüpfen, diese beiden extremsten Gegensätze menschlichen Wesens verschmelzen? Mit dieser Frage und dem Versuch, sie zu beantworten, befinden wir uns bereits mitten in der Barocke. Liebe Susanne Granzer, vielen herzlichen Dank zunächst einmal fürs Lesen. Haben Sie zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ja, der hat sich spontan eingestellt. Ich muss zugestehen, er steht zwar seit langen, langen Jahren in meiner Bibliothek, hineingelesen habe ich nicht und fand das eine sehr schöne Gelegenheit, mal hier den Anstoß zu bekommen, mit Friedell also in Berührung zu kommen. Und was mir natürlich gefallen hat, das geht auch aus meiner Biografie heraus, hier die Mischung zwischen einem Künstlermenschen und einem denkenden Menschen, der ja auch mit der Philosophie zugange war, und eine unakademisch unkonventionelle Art und Weise, sich einer Geschichtsaufbereitung zu nähern. Das hat mich sofort angesprochen. Sie sind in zweifacher Hinsicht praktisch Kollegin Friedels, einerseits als promovierte Philosophin, andererseits als Theatermensch. Würden Sie das Bild, das Friedel hier von Shakespeare entwirft, auch so sehen? Ja, also in vielfacher Hinsicht sofort. Ich habe ja viele Jahre Theater gespielt und bin jetzt am Reinhardt-Seminar in der Begleitung von Studierenden. Und was Shakespeare auszeichnet, sind, als wenn ich es zusammenfasse, er ist jenseits von Gut und Böse, außer moralisch. Also er ist nicht moralisierend. Das unterscheidet ihn von dem bürgerlichen Theater oder unserem bürgerlichen Selbstverständnis. Und wie das der Friedel auch sagt, er ist ein total, würde ich sagen, fast postmoderne Position, die ich in ihm gefunden habe. Zum einen sein Umgang mit, wie er auch sagt, mit anderen Texten. Da wir ja nicht umhin können, wie wir heute ja, also durch die Diskurse ist uns das viel geläufiger, ist alles Zitat. Also wo ist die Originalität, wo ist die Authentizität quasi, wo ist das Original? Das ist ja eine große Frage geworden. Und da verhält er sich im Sinne einer, er nennt das unbekümmert und sagt, er kennt das Wort Plagiat nicht. Er pfropft die Texte auf, natürlich, er schreibt sie weiter, er dichtet sie weiter, so wie wir alle in unserem Leben unsere Leben weiter dichten, weiterschreiben mit unseren Herkünften, die wir rekapitulierend wiederholen. Und das, dann ist er ein physischer Dichter. Shakespeare verlangt den ganzen Menschen. Also er kann nicht nur in der Sprache sich quasi, wie die französischen Klassizisten zum Beispiel, genügen. Shakespeare muss sich auch physisch im Spiel äußern können und äußert sich auch physisch im Spiel. Das heißt, wenn Sie jungen Studierenden, jungen Schauspielern Shakespeare geben, ist das oft eine große Hilfe, weil er über seinen Körper arbeiten kann und muss. Jetzt ist Shakespeare auf uns eigentlich in einer sehr viel späteren Übersetzung, Schlegeltik, Bodyssin etc. gekommen, die sich einer wesentlich gedrechselteren, geschnörkelteren Sprache bemühen. Und der Versuch, Shakespeare zu übersetzen ins Deutsche, hat bis heute kein Ende gefunden. Also es wird ja immer noch unternommen. Ja, da kann ich dazu sagen, ich habe heute gerade in meinem Auto liegen vom Thomas Brasch die Übersetzungen. Er hat ja 6 oder 7 Stücke übersetzt und ich persönlich bin ein Fan von diesen Übersetzungen. Selbst Erich Fried ist schon für uns aus den 60er Jahren kommend, sage ich mal, hat einen Geschmack, der nicht mehr ganz zusammentrifft mit unserem Lebensgefühl. Und der Thomas Bratsch ist, finde ich, kongenial in dem, was er hier anbietet. Könnte man praktisch sagen, dass jede Generation sich ihren Shakespeare selbst nachdichten muss? Ja, da sind Sie natürlich bei der Frage, bei der diffizilen Frage der Übersetzungen überhaupt. Ja, sicher auch. Sicher auch. Jede Zeit hat ihren Duktus, ihre Tonalität. Und wenn die getroffen wird, dann kann man vielleicht etwas von dem Genius dieses großen Dichters übersetzen. Das Shakespeare'sche Theater war einerseits, wie er es ja beschreibt, ein sehr minimales Theater, eigentlich sehr abstrakt. Es gab keine Bühnenbilder, es gab Tafeln, wo dann draufgestanden ist Wald. Also eigentlich ein für uns sehr moderner Theaterbegriff. Und auf der anderen Seite aber auch eine sehr wilde und ungezogene, aus unserer Wahrnehmung, Angelegenheit. Also die sind ja nicht brav da drin gesessen und pünktlich gekommen. Ja, also zum einen die Beschwörung. Ich kann jetzt nur Peter Brook zitieren, der leere Raum, in dem beschworen wird durch die Kraft der Fantasie und auch durch die Kraft der Verabredung, dass wir hier im Theater imaginativ miteinander da sind. Die hat immer was Wunderbares und diese ganze Aufwandswahnsinne, die getrieben werden, ja. Das hat auch seine künstlerische Frage beinhaltet das. Also das zum einen zu der Szenerie, die einerseits karg ist und andererseits gerade durch die Kargheit in der Fantasie alles ermöglicht. Das ist eine wunderbare Möglichkeit des Theaters. Und wenn Sie nach den Zuschauern fragen, ich glaube, das bürgerliche Theater hat erst langsam diese Verabredung des Schweigens und des Stillsitzens. Man ist früher ja aus- und eingegangen, also auch noch zu späteren Zeiten als Shakespeare, und hat hier das Spektakulum jetzt nicht als Heiligtum geachtet, sondern als Markt auch gesehen. So. Wann wurde das Publikum sozusagen domestiziert? Oh, das kann ich Ihnen jetzt nicht jahreszahlenmäßig sagen, aber ich würde sagen, mit dem bürgerlichen Subjekt, das immer stärker uns in den Griff bekommen hat, wie man zu sein hat, mit allen Normierungen und Regelungen. Mir hat einmal ein Psychiater gesagt, dass Shakespeare für ihn vor allem deswegen erstaunlich ist, weil er in sich stimmige Krankheitsbilder beschrieben hat. Und das zu einer Zeit, wo es die Wissenschaft, die diese Krankheitsbilder überhaupt erst definiert hat, noch nicht mal in Ansätzen gegeben hat. Ja, das ist das Unterbewusste, das Unbewusste. Und das ist vielleicht jetzt nochmal die Faszination, das würde ich noch gerne sagen, dass wir als noch immer von der Aufklärung geprägte Menschen, und zwar nicht mehr wissend, dass wir so stark von der Aufklärung geprägt sind, die passiven Anteile, die medialen Anteile unserer Existenz ausblenden. Wir glauben, als autonomes Subjekt quasi mächtig zu sein, uns so oder so verhalten zu können, etc. etc. Und Freud als Gigant hat das Unterbewusstsein thematisiert und daher auch alle Entgleisungen dieses Unterbewusstseins. Aber um es aus dem Kranken, aus dem Symptom rauszunehmen, dass die Wissenschaft glaubt, durch einen objektiven Gestus die Welt in den Griff bekommen zu können, halte ich für als Künstler für eine Verfehlung. Auf der Bühne kriegen Sie sofort beinhart rückgespielt, dass Sie ans Glücken verwiesen sind. Es muss Ihnen gelingen, das muss Ihnen gewährt werden, was immer das ist. Also sie haben es einfach nicht, sie können es nicht machen. Und das ist das, was als große Dimension, glaube ich, der Shakespeare auch war, wodurch er auch außermoralisch wird, abgesehen von den Krankheitsbildern, von den Entgleisungen. Dadurch wird er nicht moralisierend. Weil wir haben es, das mit der Absurdität auch des Tuns, wir haben unser Tun nicht im Griff. Und wenn Sie wollen, die Spekulationsblase jetzt mit den Rechnern, dass man spekulativ vorgreifen kann, mit Sicherheit auf die und die